Wir sind der Freund, den du anrufst, wenn du beim Nachhausegehen eine Begleitung suchst. Bist du unterwegs, wird es später, es beginnt dunkel zu werden und kein Licht geht an. Angst ist normal, muss denn nicht peinlich sein. Ruf den weißen Flügel, sie bringen dich heim. Und zwar sicher, denn Schutz steht an erster Stelle. Kostenlos garantiert, auf alle Fälle. Schick uns eine Nachricht, wir kümmern uns um dich, bringen dich sicher heim. Egal wo du bist, wir sind freiwillige Helfer. Alles für den Menschen, unser Ruf eilt uns voraus, kennen keine Grenzen. Wir sind der Freund, den du anrufst, wenn du beim Heimweg Begleitschutz suchst. Verein Weißer Flügel, stets für dich da, unsere Aufgabe ist uns klar. Wir sind der Freund, den du anrufst, wenn du beim Heimweg Begleitschutz suchst. Verein Weißer Flügel, stets für dich da, unsere Aufgabe ist uns klar. In der Gesellschaft wollen wir damit was verändern. Dein Angstgefühl nehmen und zukünftig verhindern. Der Begleitschutz, Analysen, Stalking-Schutz, Aufklärungsarbeiten sind uns bewusst. Jederzeit bereit und abrufbar. Im Dienste der Sicherheit sind wir schnell da. Ehrenamtlich engagiert, couragiert. Unser Ziel ist, dass es Wunder wirkt. Fühlst du dich der Verantwortung gewachsen? Dann komm in unser Team, denn so können wir wachsen. Werde Botschafter oder unser Partner, melde dich bei uns und mach dich startklar. Wir sind der Freund, den du anrufst, wenn du beim Heimweg Begleitschutz suchst. Verein Weißer Flügel, stets für dich da, unsere Aufgabe ist uns klar. Wir sind der Freund, den du anrufst, wenn du beim Heimweg Begleitschutz suchst. Verein Weißer Flügel, stets für dich da, unsere Aufgabe ist uns klar. Wir sind der Freund, den du anrufst, wenn du beim Heimweg Begleitschutz suchst. Verein Weißer Flügel, stets für dich da, unsere Aufgabe ist uns klar. Wir sind der Freund, den du anrufst, wenn du beim Heimweg Begleitschutz suchst. Verein Weißer Flügel, stets für dich da, unsere Aufgabe ist uns klar.